hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Ukraine! Auf Befehl von Wladimir Putin besetzten Russlands Truppen die ganze Krim. Sanktionen auch in großer Zahl sind dem Schnurz egal, die können ihn mal. Ohne Krim geht der Putin nicht ins Bett! Nicht ins Bett! Nicht ins Bett! Ohne Krim tut's der Putin leider nicht. Und die Welt vergisst Putin noch nicht. Aus Deutsch! China erhöht die Militärausgaben stark. Drei Chinesen mit Kalaschnikow. Und Nordkorea schießt beinahe einen Airbus ab. Flieger, grüß mir den Kim Jong. Die Nationalmannschaft! Nationalmannschaft! Hat es geschafft! Hat es geschafft! Dass Jogi Löw beim Chile-Spiel auslüpfte. Durchgeschlafen und der Löw kriegt graues Haar. Ballermann, na na na Nachrichten. Ballermann, na na na Nachrichten. Mehr Spaß. Einfach SWR 3.